Herr Biedermann, Wolfgang Rotzieper, Frau Biedermann, Gertrud Rudolf, Schmitz, Fred Kretzer, Eisenring, Paul Felix Binz, Anna, Susi Eberhardt. Das war der Gasometer. Technik und Schnitt Daniel Rieser, Regie Klaus W. Leonhardt. Das war der zweite Gasometer. Manuskript Max Frisch.